Hallo, ich bin der Heiner und das ist mein Schwager. Wir beide machen Musik, den besten aller Schlager. Ja, wie fangen wir das an? Wie gehen wir an den Schlager ran? Wie fangen wir das an? Na, mit nem Text, na dann mal ran. Wir denken übers Leben, übernehmen oder geben, über Täler oder Berge, kleine Leute oder Zwerge, über Himmel oder Sterne. Ja, das haben alle gerne. Über Liebe oder Fernweh. Ja, das hab ich, wenn ich fernseh. Wir schreiben einen Schlager, der Heiner und sein Schwager. Er soll zu Tränen rühren, man soll die Emotionen spüren. In Moschenberg langlos, so bleibt es dann auch zwanglos. Man hört die Leute munkeln, man kann darauf auch schunkeln. Es wird gute Unterhaltung für die Freizeitausgestaltung. Alle singen in der Pause, auf dem Klo und auch zu Hause. Der Regen für die Party, für die Lola und die Kati. Oh, wir brauchen doch Musik, sonst singt ja keiner mit. Etwas im Dreivierteltakt, bis der letzte Knochen knackt. Oder lieber mehr im Viertel, da bröckelt noch mehr Mörtel. Und schön locker alle Takte, schön lässig dich bekackte. Wen kann man da mal fragen? Wer kann da was zu sagen? Wir schreiben einen Schlager, der Heiner und sein Schwager. Er soll zu Tränen rühren, man soll die Emotionen spüren. Immer schön belanglos, so bleibt es dann auch zwanglos. Man hört die Leute munkeln, man kann darauf auch schunkeln. Wir fragen den Roy Black, na das hat wohl wenig Zweck. Wir fragen Mary Rose, die ist alt und chancenlos. Wie wär's denn mit Heintje? Ach, der ist zu kleintje. Und der Udo Jürgens, nun gut, aber nicht früh morgens. Ja, das war der Heiner und sein dober Schwager. Die machen keine Musik und schon gar kein Schlager.